der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ich meine, wenn man beim ersten Streich nicht geschnappt wird, das ist die Voraussetzung. Der erste Streich war Anschlag in der Nacht. Der zweite Streich, wenn man geschnappt wird, kann man nicht mehr spielen, dann ist man nämlich den Job los. Deswegen heißt er arbeitslos im Wunderland.